Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Dennis und Sascha. Wir behandeln hier in diesem Podcast alles rund um den Eurovision Song Contest. Und das machen wir nicht nur rund um das Finale und die Semifinals, sondern um alles, was sich herumwankt, um die Vorentscheide, um die Künstler, um Gerüchte, um Skandale. Und das mache ich natürlich hier nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Kollegen Dennis. Hallo Dennis. Hallöchen. Hallo, ja. hallo Sascha. Wir sind wieder beide zusammengeschaltet mit Studio Link. Ich hier in Hamburg. Link, genau. Und Dennis in Merseburg. Ich in Merseburg. Hallo. Hallo. Ein bisschen weit weg. Ich glaube, so 200 oder 300 Kilometer sind wir bestimmt auseinander oder so. Also ja, mindestens. Das mag sein, genau. Ja, wir wollen uns unterhalten. Genau. Wir wollen uns unterhalten über den Vorentscheid heute. Unser Song 2017. Wir wollen mal eine extra Ausgabe darüber machen, was uns so aufgefallen ist und was uns gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Da bin ich mal gespannt, was wir da so zu bereden haben werden. Tja, also es hieß ja unser Song 2017. Der NDR, der ja sozusagen federführend in der ARD für den Eurovision Song Contest in Deutschland ist, hat sich ja lange, lange zurückgehalten, bis dann ja auch irgendwann mal bekannt wurde, wer sind die Kandidaten. Man hat sich für ja so ein Portfolio entschieden, dass 5 Kandidaten antreten werden. Insgesamt standen 2 verschiedene Songs zur Auswahl, nämlich Wildfire und Perfect Life. Und man hat dann so in mehreren Runden hat man das so ein Prozedere gemacht und nach 3 Stunden wusste man also ganz genau, wer wird uns dann vertreten. Bevor wir dazu kommen, vielleicht mal so von uns beiden eine kleine grobe Einschätzung. Dennis, wie ist das denn für dich jetzt ausgegangen? Also die Beste hat gewonnen, würde ich sagen. Allerdings dieser Modus, den sie da, ich glaube in 4 Runden hatten wir, glaube ich, ne, hat man irgendwie nicht ganz verstanden. Ich glaube, wenn man am Anfang der Sendung musste man ja einen Erklärfilm zeigen, damit man überhaupt irgendwie durchsteigt, wie das Ganze funktioniert, was ja Peter Urbaum noch gesprochen hat. Und ich fand es halt ein bisschen schwierig, vor allem wenn du als Nicht-Fan, also wenn wir mal von der Sicht eines Nichts-Fans drauf schauen, du kriegst 5 Kandidaten vorgesetzt, die du nicht kennst. Dann müssen in der ersten Runde treten 5 Kandidaten auf, die eine Coverversion singen. Und dann müssen 2 davon gehen, obwohl wir noch nicht die anderen Songs gehört haben, Perfect Life und Wildfire, die Version von denen, sondern sie werden halt automatisch gleich rausgesiebt. Das war ein bisschen schade, weil es auch durchaus gute Versionen von den anderen Kandidaten gab, die wir aber leider nicht gehört haben und auch nicht hören werden, die es halt nur teilweise bei Spotify gibt zum Beispiel oder anderen Plattformen, wo man sich die anhören kann. Ansonsten hat man die nie live gehört, was ich ein bisschen schade fand. Ja, also mir geht es eigentlich auch so. Wann war denn das? Ich glaube, so 2 Wochen vorher, bevor der bekannt wurde, wie jetzt der Vorentscheid überhaupt abläuft, habe ich mir das dann auch auf eurovision.de auch angelesen, wie das mit diesen 4 Runden ging. Und da habe ich auch gedacht, boah, ist das kompliziert. Und da muss aber die Show sehr viel erklären und rüberbringen, wie das Ganze läuft. Ich fand eigentlich, diese Komplexität hat sich auch, ehrlich gesagt, auch nicht ganz aufgelöst. Und ich habe so gedacht, naja, das liest sich so ein bisschen, als wenn richtig viele Leute da mitgeredet haben. Und ich glaube, das war so ein Ding aus Kompromissen und wie wollen wir es denn machen und so weiter. Und wir haben uns letzte Woche gerade so mal ohne Podcast darüber unterhalten. Wir haben ja da schon gesagt, boah, genau. Die 3 Stunden, die werden jetzt, glaube ich, die werden richtig lang sein. Und ich persönlich als. Das war auch richtig lang. Ja, und ich als ESC-Nerd muss mal sagen, ich hätte es auch bis nachts um 2 geguckt, aber ich hatte eigentlich auch nach der Stunde 2 habe ich so gedacht, boah, das ist jetzt aber auch sehr zäh. Also nicht, dass ich mich gelangweilt habe, aber es war so ein bisschen. Ja, also zu lang. Und ich glaube, das war dann auch die Geschichte, warum tatsächlich wohl nur 3 Millionen Zuschauer irgendwie zugeschaut haben. die haben wahrscheinlich die in der dritten Quote, Stunde haben ne? sie sich dann ausgeklingt, ne? Die schlechteste Quote seit 5 Jahren, muss man leider mal so sagen. Ja. Und auch Anruferzahlen zum Beispiel waren auch um, ich glaube, um die Hälfte weniger als letztes Jahr. Das ist schon heftig. Mhm. Da muss man sich halt fragen, wie man das dann ändern muss. Ich glaube nicht, dass man diesen Vorentscheid, den man da gesehen hat, am Donnerstag nochmal so machen kann oder nochmal so machen sollte. Vor allem, was ich nicht verstehe, man hatte das ja alles schon. Ich meine, unser Star für Oslo, unser Star für Baku, man hatte auch diese Auswahlverfahren viel, viel einfacher. Ich weiß noch, dass man zuerst den Song für den jeweiligen Künstler gesucht hatte, ne? Mhm. Zuerst den Song ausgewählt hatte für ich glaube, für Jennifer Brown und Lena war das ja so, dass sie erst den Song gesucht haben und dann wurden die beiden dann ausgewählt, beziehungsweise am Schluss mussten die dann nochmal auftreten mit ihrem Song, mit dem Gewinnersong und dann wurde der Sieger bestimmt. Das fand ich ein bisschen einfacher, weil es einfach nicht so, wir hatten glaube ich nur 2 Runden, ich glaube 2 Runden gab es nur und das war's. Das war auch viel, viel einfacher zu durchblicken als 4 Runden, wo man erstmal sich mal fragt, wie oft haben wir diesen Song eigentlich jetzt gehört? Perfect Life, ich glaube 4 Mal, 5 Mal? Mhm. 4 Mal haben wir den, viermal haben wir ihn gehört. Mit dem Gewinnerauftritt haben wir ihn 4 Mal in der Sendung gehört. Also von Levina jetzt zumindest. Und das ist ein bisschen viel. Ich fand es ein bisschen zu viel. Vor allem, weil es nur 2 Songs gab. Ja, man hat, Life und Wildfire. Man hat da, glaube ich, auch einfach zu viel in eine Show gepackt. Also ich glaube, ja, die Idee war wahrscheinlich bei den Coversongs irgendwie, ja, damit man die Sänger erstmal kennenlernt. Als wenn man dann jetzt gleich in der ersten Runde auch schon mit den Songs irgendwie reingeht. Das ist natürlich, aber irgendwann ist das dann auch in einer Show auch gar nicht zu leisten. Also ich sag mal, wir haben ja auch, glaube ich, schon mindestens die letzten 2 Folgen haben wir ja auch schon drüber geredet. Mensch, Leute, macht doch mindestens 2 Shows, wenn nicht sogar 3. Shows. Und dann hätte man wahrscheinlich, es waren ja sozusagen in dieser Vorrunde waren ja 30 Kandidaten oder 33 Kandidaten standen ja zur Auswahl. Und da hätte man wahrscheinlich irgendwie sagen können, 10. Okay, da machen wir vielleicht 2 oder 3 Shows vorweg. Sagen wir mal 2 Stunden oder vielleicht nur 1,5 und die hätten dann wirklich nur mit den Coversongs gestartet und dann hätte man da so ein bisschen ausgesiebt und hätte dann im Finale irgendwie gesagt, so und jetzt kommen nur die Songs, die zur Auswahl stehen. Also dieses Eingeprügel, dass man tatsächlich die Songs 3-4 Mal gehört hat, zwar in verschiedenen Versionen, war natürlich für den Zuschauer gar nicht so schlecht, weil also ich fand so ein bisschen, ich bin umgeschwenkt. Ich war erst für Wildfire. Als ich das den Abend davor aus den Proben, die Snippets irgendwie mir angehört habe, da habe ich so gedacht, ja, also das wird wohl Wildfire, habe ich auch, glaube ich, getwittert. Genau. Es war dann wirklich kurz vor der letzten Runde, habe ich so gedacht, nein, ich glaube, Wildfire ist so typisch ESC und das erwartet jeder und Perfect Life ist dann schon eher so eine Geschichte, das ist schon ein bisschen moderner und das war schon, glaube ich, ganz gut, aber ich glaube, die schlechte Quote war wirklich, dass in der dritten Stunde auch wirklich Leute abgeschaltet haben und gesagt haben, Leute, ich muss morgen wieder arbeiten, ich kann nicht hier bis halb 12 kann ich hier nicht irgendwie sitzen und noch den Vorentscheid mir angucken das war, fand ich so, wirklich das größte Manko beim Vorentscheid. Es war auch ein bisschen vorhersehbar. Also man hatte in der ersten Runde schon so den Favoritenstatus von Levina so ein bisschen. Also man hat das schon gemerkt, dass sie die beste Stimme hatte und besten Auftritt hatte, sie am meisten Lob von der Jury bekommen hatte. Und da war das irgendwie schon so ein bisschen klar, dass sie wahrscheinlich das Rennen macht. Deswegen hat sich das halt so ewig lange hingezogen und das ist für eine Show, die man erstmal erklären muss, echt schwierig. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie man das verändern kann, beziehungsweise wie man das sinnvoll verändern kann. Man hatte das ja alles schon. Also die hatten ja schon 2 Casting-Shows, alles mit Stefan Raab zusammen, aber deswegen verstehe ich nicht, dass man daraus nicht das Potenzial genommen hat, was es ja definitiv gab. Und daraus irgendwie ein Format für die ARD sich zusammenstrickt, um halt jedes Jahr einen Kandidaten zu suchen. Das hätte man durchaus tun können, wenn man sich mal vernünftig in der ARD absprechen würde. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist, vor allem mit den, mit den Wegen über den Intendanten und was weiß ich alles. Aber sie könnten dafür viel, viel mehr machen. Ich meine, es gibt digitale private Sender, nicht digitale private Sender, sondern digitale öffentlich-rechtliche Sender, die teilweise halt auch nur Wiederholungen senden. Nehmen wir zum Beispiel One oder andere. Und da hätte man durchaus Vorrunden machen können. Ich glaube, das wäre auch für die Digitalkanäle nochmal so ein Tick nach oben, wären die Einschaltquote auch nochmal ein bisschen nach oben gegangen, wenn man das gemacht hätte. Hat man aber leider nicht. Oder zumindest hätte man irgendwas im Internet machen können. Also ich habe so ein bisschen, die PR von denen war, fand ich nicht so prall. Vor allem, dass man diese Songs so sehr spät erst veröffentlicht hat. Weil das machen selbst andere Länder nicht. Also wenn man sich das jetzt mal, ich will es nicht gerne mit den Melodiefestivalen vergleichen, aber der schwedische Sender macht es richtig. Der macht bewusst die Songs einige Tage vorher schon online. Um halt sich schon mal Probe zu hören, wie das in der Studioversion klingt. Live ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber man weiß, worauf man sich dann einlässt, wenn man das guckt. Ja, das konnten wir einfach nicht. Das ist halt echt ein Problem. Finde ich, dass man da diese PR-Sache einfach ein bisschen, sagen wir, ja, verschlafen hat. Ja, also ich finde, das Konzept selber fand ich jetzt im Nachhinein gar nicht so schlecht, aber ausbaufähig. Und sie haben schon auch, finde ich, seit Montag, also bevor es losging, auch ein bisschen mehr PR gemacht als das, was sie so die Wochen davor gemacht haben. Das hätte man auch alles noch ein bisschen stärker auch vorher noch mal machen können. Ich habe nur so auch so gedacht, ja, dafür, dass ja auch Thomas Schreiber, so Unterhaltungschef von der ARD, auch gemeint hat, dass ja, wir machen jetzt irgendwie eine Castingshow, weil die Einschaltquoten auch immer die besten waren, ist ja jetzt womöglich auch gar nicht aufgegangen. Und das ist natürlich sehr erklärungsbedürftig. Und Nee, natürlich. ich fand jetzt, dass ja, also gut gemacht, aber wie gesagt, das war jetzt dann auch, war jetzt erstmal nix. Nee, es war definitiv nichts. Und die Ja. Frage ist, was macht man? Also, ich weiß halt nicht, was der NDR oder teilweise auch der NDR sich dabei denkt. Ich meine, unser lieber Dr. Eurovision hat sich ja auch gefragt, was machen die denn da? Ne, also, selbst er als der Experte überhaupt fragt sich, was macht ihr da? Was soll das für eine Sendung sein? Und warum macht ihr so viele Vorrunden? Es versteht doch keiner. Diese Kritik kam ja schon vorher. Die gab es ja nicht nur jetzt von uns hier, sondern auch von anderen. Auch ich glaube beim ESC-Schnack, unseren Kollegen vom anderen Podcast, vom anderen ESC-Podcast, haben das ähnlich gesehen. Und ich weiß halt nicht, wie man das verändern kann. Ich glaube, das liegt an Menschen, an Leuten vor allem, an Leuten, die das dort verantworten. Und ich glaube, entweder muss ein Wechsel her, das hört sich jetzt hart an, aber ich glaube, dass jemand, der jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, sein Konzept da durchzukriegen, fehl am Platze ist. Ich glaube, es müssen neue, junge Leute dafür her, um halt ein Konzept zu finden. Was cool wäre, wäre so eine Art TV-Lab für einen ESC-Vorentscheid oder so, was das ZDF ja gerne mal macht, wo man dann neue Konzepte wählen kann und die werden dann auch als Sendung produziert. Sowas wäre interessant, aber ich glaube nicht, dass das durchgeht. Aber trotzdem muss man irgendwie einen Weg finden, mehrere Sendungen hinzukriegen und dieses Konzept vernünftig erklärbar zu machen. Auch ich meine, sowas muss man doch in zwei, drei Sätzen erklären können, wie diese Sendung funktioniert. Ja, Das hat man also eben nicht. ich denke immer, also meine Idee war ja auch immer, Leute, macht es im Grunde genommen das Konzept wie beim ESC. Man macht zwei Semifinals und man macht dann ein Finale. Und nach dem ersten Semifinale werden dann schon mal die Medien alle darüber berichten. Und die Leute, die sich das dann noch nicht angeschaut haben, die werden dann sagen, ach Mensch, dann muss ich mir das nächsten Donnerstag mal irgendwie angucken, Genau. was da so läuft. Dann sind schon im zweiten Semifinal vielleicht so ein paar Leute mehr, die das dann einschalten, weil ich sag mal so, der Vorentscheid ist ja nicht gemacht für uns ESC-Nerds, sondern wir wollen ja Nee, möglichst ein richtig. breites Publikum dann auch erreichen. Und das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, an der Qualität der Kandidaten. Und das war jetzt, das war jetzt mitunter fand ich alle fünf jetzt auch nicht so schlecht. Da gab es auch so ein paar Abstufungen, können wir uns ja gleich auch nochmal so im Detail nochmal drüber unterhalten. Aber da ist es dann natürlich auch so, wenn da vielleicht irgendwie jemand hervorsticht, so war es ja damals so ein bisschen bei Lena. Das kann man natürlich auch nicht, das kann man nicht planen. Aber ich sag mal so, wenn dann wirklich jemand dabei ist, den man ja vielleicht schon dann in den Forecastings irgendwie so sieht, Mensch, das könnte vielleicht jemand sein, der ist flippig irgendwie und der vielleicht kann er nicht ganz so gut singen, aber er unterhält die Leute oder sie und dann wird dann drüber berichtet und dann denkt man, Mensch, der oder die, das ist ja wirklich, die ist ja verrückt oder so und dann entwickelt sich das einfach auch so. Das kann man halt nicht mit Medienarbeit innerhalb so von einer Woche oder paar Tage davor. Also Nee, letztendlich war es, definitiv also nicht. ich glaube, es war wohl so, die sind dann so ein bisschen in den regionalen Medien, hat jeder mal, also ich weiß hier bei uns im Pinneberger Tageblatt, da ist dann eben halt über Helene Nissen dann berichtet worden und wahrscheinlich in Bonn wahrscheinlich über die Levina und so weiter und im Hamburger Abendblatt vielleicht Genau. über Axel und so. Und die sind dann ja alle so in entweder zu alleine oder zu zweit sind sie dann ja auch im Morgenmagazin aufgetreten, haben so einen kleinen Ausschnitt sozusagen von ihrem Coversong dann irgendwie dann gespielt. Nur es ist dann immer so die Frage, wer schaltet dann wirklich morgens dann auch das Genau. Morgenmagazin ein, geschweige denn vielleicht junge Leute. Und das, ja, und das ist natürlich so, also wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht so komplett verteufeln. Also die Show war eigentlich gut gemacht. Das ist so eine Form, auf der kann man aufbauen. Aber es ist natürlich so, wenn dann so ein bisschen der Inhalt da auch fehlt, dann ist es natürlich dann auch so eine Geschichte, das ist dann auch ein bisschen schwierig. Also ich fand so ein bisschen, es hat ein bisschen tief blicken lassen. Ich habe irgendwie, am Tag davor war das, glaube ich, war ja dann die Ja, die, Pressekonferenz. genau, die Wurde Pressekonferenz, dann moderiert von Barbara Schöneberger und die hat es natürlich dann, die hat dann auch die diversen Pannen, die dann passiert sind, hat sie dann eben halt auch sehr gut überspielt. Und es war dann irgendwie so, man hat dann diese Einspieler, die man dann später auch in der Show gesehen hat, über die Kandidaten, wurden dann vorgespielt und dann hieß das so, und jetzt kommt Levina oder wer auch immer. Und dann war es wohl irgendwie so, die Josephine und auch der Axel wurden dann angekündigt und hups, jetzt hat man auf einmal gemerkt, ach, die sind noch in den Proben, wo man dann so dachte, ja, das hättet ihr aber eigentlich auch vorher wissen können. wissen müssen. Und dann hat dann Barbara Schöneberger hat das dann so ein bisschen ja, abgefedert, indem sie gesagt hat, ja, liebe Medien, jetzt schreibt ihr dann mal Josephine mit einem Spiegelstrich und dann lasst ihr auf eurem Zettel so ein bisschen mehr Platz, die kommt dann später und dann könnt ihr da wieder was eintragen. Und das hat sie eigentlich dann ganz gut überspielt, aber dann habe ich so gedacht, ey Leute, dann muss man eben die Pressekonferenz nicht um 13:30 Uhr machen. Wenn die Proben noch sind, dann macht man es vielleicht um 15 Uhr. Und da habe ich so gedacht, das darf aber eigentlich auch nicht passieren. Nun war das jetzt keine Sendung, aber da war so ein bisschen, dass ich so dachte, ey Leute, so eine publige Pressekonferenz, die wird ja wohl der NDR noch irgendwie organisieren können. Also, Aber wir hatten ja. das war dann ein bisschen. Und diese Snippets, die man dann angekündigt hatte, auch schon Wochen vorher, ja, die waren dann um 21:30 Uhr waren sie dann live geschaltet auf der Seite. Und da habe ich so gedacht, Wow. das hätte man auch mal ein paar Tage eher mal machen können. Also, ja, Also also Medienarbeit. geheimes Krämerei. Ja, also die Geheimes Medienarbeit, Krämerei, das ist so die ein vom bisschen. NDR, die war jetzt irgendwie wirklich nicht gut. Also das Von ist einem wirklich Medium, wo aus. es komischerweise von einem Medium, wo man es eigentlich denken müsste, sie können es besser. Ja. Also, ich meine, ein öffentlich-rechtliches Medium sollte sowas können. Also von der Struktur her. Und dass sie es nicht können, ist ein Armutszeugnis, so ein bisschen, finde ich. Weil, wenn das nur irgendwelche ja, Produktionsfirmen können, die wir ja vorher mal hatten, alles für diesen Vorentscheid, obwohl es ja auch wieder Brainpool produziert hat. Ja. Aber die hatten ja da damals mit Stefan Raab mehr die Hand da drauf, auf dieses Konzept. Ich glaube, diesmal war es ein bisschen, ich glaube, die Verhältnisse waren ein bisschen verschoben. Ich glaube, diesmal hatte die ARD so ein bisschen, ein bisschen mehr zu sagen, beziehungsweise hat plötzlich ein bisschen mehr eingemischt als bei dem Konzept, bei Unser Staffel Barkow zum Beispiel oder Unser Staffel Oslo. So kam es zumindest mir vor. Ich weiß nicht, ob es stimmt, keine Ahnung, aber so kam es auch in der Show rüber, weil ich glaube, Stefan Raab hätte sich so komischen Quirks-Auswahlverfahren, glaube ich, nicht ausgedacht. Naja, Also ich glaube es nicht. es war ja so, dass die Sendung ging ja los und das Opening war dann diese Musik von TV Total, ne? Also, da habe ich so gedacht, Nee, ja. das war nicht die Musik von TV Total, Doch, das sondern war es war das irgendeine. alte und nee, das war von Unser Star für Oslo, die Musik. Es war die alte Unser Star für Oslo Musik. Ja, Die das haben weiß sie ich nicht. genommen. Also, eben, das hat, Ja, also ich hab's. musst dir mal Ja, nochmal die aber Sendungen angucken. für Das mich hat ist es das sich so Alte. nach TV Total irgendwie angehört. Da habe ich so gedacht, weil bin ich jetzt irgendwie auf dem falschen Sender? Also da Nee, war nee, schon, nee. Nee, das war alles schon richtig. und diese, ja, die Musik, wo dann die Kandidaten, war ja auch irgendwie, glaube ich, aus Schlag den Raab irgendwie, glaube ich, dann ist da so Ja, und untertitelt. dieses, wo die Ergebnisse vorge. Die Ja. Ergebnisse auch, wo es dieses Blink kam, das war auch von Schlag den Ja, Raab, oder? genau. Es war übrigens beim ESC in Baku waren ja auch einige solcher Elemente Ja, aus den auch Raab-Shows, genau, auch bei in Düsseldorf damals waren es ja auch die gleichen Sounds, die ne? gleiche Musik Ja. und so, die man auch für für Schlag den Raab benutzt hat, hat man dort dann auch benutzt. Ja, Ja. ich weiß. Ja, also ich würde mal sagen, vielleicht fangen wir mal so mit den Kandidaten irgendwie halt an. Erstmal finde ich, ja, man hat mit Levina, hat man eigentlich eine ganz gute Vertreterin auch gefunden, die Bin ich eine auch. gute Stimme hat, auch wirklich auch klasse aussieht. Und also wie gesagt, die hat ja auch, wie man ja gehört hat, der Deutsche klatscht ja gern auf 1 und 3 und das hat sie dann irgendwie auch geschafft, das Publikum da auch zum Kochen zu bringen. Ich fand es ein bisschen schade, dass gleich Felicia eigentlich ausgeschieden ist, weil die hätte ich jetzt gerne noch ein paar Runden mindestens irgendwie halt auch gesehen. Das Mich fand ich ein auch. bisschen seltsam, weil insbesondere bei dem Axel, der hatte eine hervorragende Stimme, aber der konnte sich überhaupt nicht auf der Bühne bewegen. Das Bühne ist irgendwie so ein präsentieren. Musiker, glaube ich, der hat dann eher so den Bass in der Hand und tritt so mit 5 Leuten irgendwie auf der Bühne auf und rockt dann irgendwie halt ab. Und Genau. insofern war das, glaube ich, den hätte ich jetzt nicht so weit gesehen. Insofern habe ich so gedacht, dass es dann. Ja, die hätte ich jetzt besser, weil ich habe, als zum Beispiel die Pressekonferenz war, da habe ich so gesagt, ja, die Felicia, die hatte schon sehr, sehr viel Präsenz auch. Und ich glaube, das ist ja auch nicht unwichtig bei der Medienarbeit. Also wie gesagt, vielleicht nicht als Gewinnerin, aber ich hätte sie gern noch ein paar Runden weiter gesehen. Und bei der Josephine und bei der Helene war es eigentlich im Grunde klar, dass es das irgendwie nicht wird. Ja, Also, ne, das. obwohl ich eigentlich ehrlich sagen muss, dass ich Josephine in diesen Castingshows beim schwedischen Such den Superstar diese Teile gesehen habe und sie war richtig gut. Also singen kann die eigentlich, aber ich weiß halt nicht, woran das gelegen hat. Ich meine, ihr Vater ist ja auch irgendwie Dirigent bei Barbara, nicht bei hier Andrea Berg, ne? Glaube ich, hatte doch hier der Silbereisen gesagt, dass ihr Vater irgendwie dort aktiv ist, ne? Ihr Vater ist irgendwie auf alle Fälle irgendwie im Schlagerbereich Ja. aktiv. Und Helene Nissen fand ich schwierig. Diese quäkige Stimme war dann irgendwie extrem nervig auf Dauer irgendwann. Axel hatte eher Probleme mit den Songs. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, auch beide Songs haben nicht so wirklich zu ihm gepasst. Und das ist halt schade, weil wir bei den anderen Castingshows, Unser Star für Baku und in Unser Star für Oslo ja extra Songs für die Kandidaten hatten. Das hatten wir diesmal ja leider nicht. Also, das ist halt auch schade. Ich meine, da hätte man doch bestimmt irgendwas machen können, dass man drei Songs zur Auswahl hat für die. Gut, dann wäre die Show noch länger gewesen, aber man hätte da bestimmt was machen können. Ich meine, ein eigener Song oder ein Song, den alle zusammen singen und jeder kriegt einen extra eigenen Song, wäre schöner gewesen. Ja, aber ich glaube, ein Kandidat oder ein Vertreter, der für Deutschland antritt, muss eigentlich in der Lage sein, im Grunde jeden Song singen zu können. Und ich glaube, womöglich war er dann eher falsch für diesen Wettbewerb. Ich glaube, dass er vielleicht an Ja, anderer wahrscheinlich. Stelle irgendwie halt ein super Musiker auch ist. Er macht das ja im Grunde auch beruflich irgendwie und insofern. Glaube ich, ist er jetzt nicht Fall, aber ich glaube, da passt auch nicht jeder rein. Und ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen der falsche Wettbewerb. Und insofern, ich hätte ihn jetzt nicht so weit gesehen, weil allen Unkenrufen zum Trotz ist es natürlich immer so ein bisschen der ESC. Da geht es nicht nur um den Song, sondern es geht um das Gesamtkonzept, was wir ja irgendwie gesehen Es haben ist eine letztes Jahr. Unterhaltungsshow. Bei der Ukraine, da war es eben halt die gesamte Performance, der Song und die Sängerin. Und insofern ist es da an der Stelle auch wieder so ein bisschen, dass man dann sagt, ja, man kann nicht so auf der Bühne hin und her laufen, als würde man einfach nur einen Vortrag halten. Und so war dann so Ja, ein oder auf dem bisschen, Hocker sitzen. Ja. ja, und Oder das, auf dem Hocker also. sitzen und nichts tun. Da Ja. war auch nicht so viel Bewegung bei ihm, auch nicht mal im Gesicht oder wie auch immer. Und so dieses sogenannte Flirten mit der Kamera war bei ihm eigentlich auch nicht so. Und insofern, und da fand ich so ein bisschen, naja, aber nochmal drauf zurückzukommen auf die Felicia, da fand ich es ein bisschen ungerecht, dass man nach ihrem Coversong, dass man sie da auch wirklich gleich so runtergeredet hat, ach, das ist ja wie Lena und so weiter, also auch ein bisschen vorangetrieben dann von Barbara Schöneberger und ich hatte bei Lena auch so ein bisschen den Eindruck, naja, ich rede jetzt mal meine potenzielle Nachfolgerin mal so richtig in den Dreck, damit sie dann auch ja nicht weiterkommt, damit ich keine Konkurrenz habe. Ja, es ist so, Ja, hatte sie ich das hört Gefühl sich ja an auch. wie Lena, Ja. aber es ist trotzdem, hat sie die bessere Stimme. Und ich habe bei Spotify, du hast ja vorhin angesprochen, mal diese ihre beiden Versionen von Wildfire und Perfect Life. Da finde ich da finde ich beide Versionen von Felicia sogar noch besser. Und das wäre noch mal interessant gewesen, dann zu hören, wie sie das dann auf der Bühne performt hätte. Live gesungen hätte. Ja, Ja. und insofern ist es halt, ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass man sozusagen bei den Coversongs A, sowieso gleich zwei Leute hat über die Klinge springen lassen, aber wahrscheinlich wollte man in der nächsten Runde dann nicht den Song viermal vorspielen. Das wäre dann vielleicht für den Zuschauer noch ein bisschen langweiliger geworden. Ich fand sowieso, dass die Versionen alle nicht so sehr sich voneinander abgehoben haben. Insofern war Nee. das auch so Das ein war so ein bisschen, Einheitsbrei. ja, und das war nichts Besonderes. Monotone Unterhaltung, würde ich gerne Ja, sagen. ja. Monotone Unterhaltung ist das gewesen, Ja, ja. und bei der Helene Nissen, da habe ich so gedacht, ja, komm vielleicht noch mal in 3, 4 Jahren, die war, glaube ich, ein bisschen zu jung. Ich finde es ein bisschen schwierig, als 20-Jährige Folsom Prison zu singen, weil für diesen Song oder überhaupt für diese Johnny Cash-Sachen, da muss man ein bisschen mehr gelebt haben, glaube ich. Das Ja. war jetzt ein bisschen schwierig. Das, ja, also wie gesagt, ich fand sie alle fünf gut, aber es war auch ein sehr großer Abstand zu Levina und ja, also ich glaube, das ist das Beste, was wir jetzt hingekriegt haben bei den Songs. Ich sag mal so, vielleicht wäre ein dritter Song noch ganz gut gewesen, weil da war auch nicht Genau, für so, jeden ne? einzelner Song, genau. Ja, und das war so ein Genau. bisschen, ja, also. Aber wie gesagt, erstmal kann man nicht sagen, oh, das sind jetzt wieder alles so schlechte Kandidaten. Und also, Definitiv nicht. nicht? Also Levina ist keine schlechte Sängerin. da hat der NDR schon, glaube ich, ganz gutes Händchen gehabt mit den Leuten. Vielleicht wäre es noch ein bisschen spannender gewesen, wenn der Sadi, der ja nun leider durch seine Anschuldigungen ja halt eben nicht antreten durfte. Da wäre es vielleicht noch mal ein bisschen interessanter gewesen, zwei Jungs, drei Mädchen. Da wäre vielleicht noch ein bisschen Auswahl oder Unterscheidbarkeit gewesen. Aber gut, hätte Fahrradkette, ne? Es hätte ja Leute gegeben, zum Beispiel Taylor, den ich in den Speed-Dating sehr interessant fand, auch mit der Stimme. Warum er nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum er nicht in diese Auswahl gekommen ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber der wäre für mich sehr, sehr interessant gewesen, weil ich glaube, der hat auch mal so einen anderen Sound, hätte auch mal so einen anderen Sound gehabt. Aber gut. Also ich fand es halt schade, dass man da Josephine nachnominiert hat und halt keinen Jungen oder Kerl. Ne? Das war halt so ein Naja bisschen. gut, ich glaube, das war, glaube ich, dann, Sie haben wahrscheinlich fünf Kandidaten rausgesucht und dann haben Sie wahrscheinlich on hold den sechsten, siebten, achten auch schon gerankt, weil es kann ja mal sein, da wird einer länger krank oder macht den kümmert und will jetzt doch nicht mitmachen und so weiter. Ich glaube, da war sie dann wahrscheinlich die sechste sozusagen. Das wird schon wahrscheinlich in dem Ranking gewesen sein. Das war dann die sechstbeste aus diesen 30. Das glaube ich schon. Denn wir haben ja jetzt, wir kennen ja jetzt nicht die restlichen 25 aus den Aufnahmen. Man Nee. kennt das ja nur von diesem Speed-Dating. Und ja, das, aber ich glaube, also muss man mal sagen, die Kandidaten, da haben sie jetzt, glaube ich, schon eigentlich ein ganz gutes Händchen gehabt. So muss man es dann, glaube ich, auch sagen. Ja, zu den Songs vielleicht. Marit Larsen hat ja Wildfire komponiert. Genau. Wie hieß die Amerikanerin jetzt, die Perfect Life? Die hat dann irgendwie für David Guetta, glaube ich, Backstreet schon mal Boys, alles geschrieben. mit Backstreet Boys, genau. David Boys, alles Mögliche, ja. Ja, War doch okay, oder? Also. ja, also, ja, also. Obwohl man diese Titanium-Debatte ja immer noch hat, die gerade so ein bisschen durch die Medien geht. Ja. Aber ich glaube, es wird sowas sein, was eh nicht durchgeht, weil der Song von der Struktur komplett anders ist als Titanium. Ja. Von daher wird dieses, das gab es ja auch bei Cascadas so, Das es gab es selbst bei Mons Selmerlö und seinen Heroes gab es halt diese gibt's jedes Plagiatsvorwürfe. Jahr. Ich glaube, Das es ist. gibt kein, es gibt, glaube ich, keinen Song, wo es das nicht gibt. Und es kocht immer so extrem hoch, was eigentlich totaler Quatsch ist. Weil ich glaube, gut, wenn es ein Gutachten dazu geben würde, würde es wieder mal wieder nicht standhalten. Hatte man, glaube ich, haben wir damals mit Cascada, glaube ich, gemacht und hatte, glaube ich, einen Musikprofessor darüber hören lassen. Da gab es halt nichts zu beanstanden. Da waren halt Töne ähnlich. Ja, das kann halt auch passieren, wenn du Musik schreibst, vor allem wenn du auch für Künstler schreibst, die auch für David Guetta zum Beispiel Sachen geschrieben hat. Hatten wir ja, ne? Also da, dass man da irgendwie was im Ohr hat, was vielleicht so dir gefällt und du das vielleicht in einen Song übernimmst, was irgendwie, aber trotzdem im Aufbau komplett anders ist. Passiert schon. Ich meine, das ist bei Popmusik normal. Du bist da halt auch auf Einflüsse von außen auch so ein bisschen gebrieft. Naja, Also deswegen kann man das nicht komplett verurteilen oder ich meine, Ideen sind dann noch viel schlimmer. Ich meine, da hört man ja wirklich aus jedem Song raus, dass du das schon mal irgendwo gehört hast. Naja, bei den deutschen Beiträgen, da kommt ja immer die Zeitung mit den großen Buchstaben jedes Jahr und sagt, oh, Ja, Plagiat. ja. Die haben dann immer schon den Artikel vorbereitet, dass es dann Plagiat ist, weil sie dann irgendwie den ESC wieder runterschreiben wollen. Also, und das ist ja, also das hält ja nie stand. Also, und Nee. da guckt man sich ja, also hoffentlich ist es so, da guckt man sich ja vorher ganz genau die Songs irgendwie halt an. Ich denke mal schon, dass es der Das, NDR gemacht hat. Also ja. von daher. Und wahrscheinlich ist es vielleicht auch eine Sache gewesen, man hat nur eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung gehabt und vielleicht hat es auch nicht für mehr als zwei Songs irgendwie gereicht, dass man irgendwie nicht fünf zur Arm. Verfügung, weil man muss ja auch die Rechte daran kaufen und Naja, dann definitiv, das ist ja. natürlich irgendwie, ja, also insofern. Ich hätte mir, wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr Auswahl an den Songs irgendwie dann gewünscht. Ich auch. Aber wie es halt so ist, es soll dann halt nicht so sein. Vielleicht mal zwischendurch mal, glaube ich, was Positives, was man bringen kann. Die Moderation. Stage Design. Ja, nee, Und das Stage Design. unsere Moderatorin, die Barbara Ja, das Schöneberger, stimmt. Die hat die das das sehr gut moderiert gerettet. hat. Und Sehr gut gerettet. ich fand so ein bisschen, sie haben ja in der Moderation auch so ein bisschen aufgenommen, was zuvor dann auch diskutiert worden ist. Und sie hat da auch immer oft so den Wind aus den Segeln genommen und das Ganze so ein bisschen heiterer dann auch so verpackt. Da ging es um das Thema, ja, 0 Punkte oder wir werden immer letzter und wir brauchen mehr Punkte und so weiter. Das hat sie eigentlich auch immer ganz gut irgendwie aufgefangen. Und insofern war das eigentlich eine ganz heitere Moderation. Insofern, man sagt zwar immer, ja, gut, sie moderiert ja mittlerweile alles, aber in dem Falle muss ich sagen, so ESC moderieren, das kann sie auch. Und sie hat sich ja noch verabschiedet mit, wir sehen uns dann wieder auf der Reeperbahn bei 5 Grad und waagerechten Regen. Und weil es ja eigentlich jedes Jahr auf der Reeperbahn bei dieser Pre-Show oder After-Show sozusagen Fast immer vor und nach geregnet dem hat. ESC eigentlich, ich glaube, letztes Jahr hat es, glaube ich, nicht geregnet, aber es war halt wieder Ja. arschkalt. Und also, Ja. und sie muss dann zusammen mit den Hartgesottenen, die dann da auch dabei stehen und zugucken, muss sie das dann irgendwie aushalten, weil das hat sie neulich gesagt. ja, sie macht sich wochenlang immer Gedanken, was sie denn dann anzieht. Und zum Schluss muss sie dann doch wieder den Südwester anziehen, weil es dann wieder regnet oder weil es kalt ist oder wie auch immer. Ja, hoffen wir mal, dass sie dies Jahr dann mal bei Sonnenschein das dann moderiert. Aber das macht sie schon immer sehr gut. Und da ist sie auch, also auch in dem in den verschiedenen Gewerken mit den Kandidaten und dann war ja noch eine Jury und das war halt dann alles auch immer sehr gut gemacht. Am Anfang diese Geschichte, die so ein bisschen so eine Parodie auf Love, Love, Peace, Peace irgendwie vom letzten vom letzten ESC mit Manselma Löff und ja, Petra genau, Mierde war. Mit den Katzen und so. Und da hat sie dann ja auch so auch irgendwas dann gesungen. Das fand ich so ein bisschen, das war, das wäre vermeidbar gewesen. Insofern habe ich so gedacht, ja, das das fängt ja heiter an, aber sie hat es eigentlich in vielerlei Hinsicht, hat sie es eigentlich sehr gut da auch aufgefangen, also finde ich. Ja, da gibt es auch halt auch Pressestimmen, die das genauso sehen. Von daher kann ich das auch unterschreiben, obwohl ich ganz ehrlich bin, ich bin doch eher ein Fan von Anke, aber die das auch sehr gut macht oder gemacht hat. Aber gut, Barbara macht das, wie gesagt, hervorragend so, aber ich war eher der Fan immer von Anke, als sie den Vorentscheid moderiert hat. Und das war irgendwie noch mal ein bisschen stimmiger für mich. Also weil sie halt selbst so ein Musikfan ist oder gewesen ist. Und da hat mir halt diese Affinität zum Humor nochmal. Ich glaube, der Humor ist nochmal ein bisschen anders. Also mit dem ich noch mehr anfangen kann als von Barbara. Also ich konnte davon von Anke halt mehr anfangen damit. Ja, so Anke Engelke ist ja dann mehr so der Fan und Barbara Schöneberger, genau. Die macht es dann noch mit einem gewissen Abstand und ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist das eher das Bessere, weil wenn man da jetzt noch einen Fan hinstellt, der dann sowieso in dieser Materie drin ist, also da ist es dann ja wichtig, auch jemanden zu haben, der das dann jetzt vielleicht nicht so vollumfänglich gut findet. Aber wie gesagt, und sie hatte ja auch diverse gute Sprüche und das ist natürlich Make the Vorentscheid great again und so weiter. Das ging ja vorweg auch, das hat sie wohl auch schon in den Proben so gesagt und da haben natürlich fleißig auch die anwesenden Journalisten da ja auch gleich drüber getwittert. Man wusste dann irgendwie gleich Bescheid und aha, so wird das wohl irgendwie sein und also das ist ja, oder wo sie dann noch meint, als Livina dann gewonnen hatte und der Song feststand, da kamen ja gleich die Fotografen dann an den Bühnenrand und ja, das daran musst du dich jetzt gewöhnen und vor allen Dingen kommen die Fotografen immer in dieser Meute. Das war natürlich dann irgendwie auch irgendwie ganz nett und ja, oder so, wie gesagt, und sie hat ja dann auch immer ein sehr loses Mundwerk und das ist natürlich auch teilweise, oder was heißt teilweise, es ist ja schon überwiegend dann auch alles schon vorgegeben, was sie dann da zu sagen hat, aber das war halt alles in allem so von der Dramaturgie und sie hat dann auch so ein bisschen, ja, den Wind aus den Segeln genommen, da, weil man ja schon merkte, das wird jetzt gerade ein bisschen zäh, weil jetzt noch eine Runde und noch ein Schnelldurchlauf und sie macht das dann irgendwie immer so ein bisschen auf so eine sehr lustige Art, dass man dann so auch drüber hinweg sieht, ja gut, das ist halt dann auch dem Ablauf geschuldet, dass es jetzt auch so lange dauert und das war halt dann auch irgendwie gut, also ja. Staging fand ich super, das sah ein bisschen so aus wie Unser Star für Baku oder Unser Star für Oslo. Mhm. Das hat mich auch so ein bisschen, darf ich das sagen, so ein bisschen erinnert an Wien. Mhm. diese Dinger da oben, oder? Mhm. Stimmt. Das war ein bisschen ähnlich, ne? Ja, da kann man nicht meckern. Wo ich ein bisschen rüber meckern kann, ist Eurovision Vibes, weil die Leute, die dort abstimmen konnten, nur die Proben gesehen haben. Ja, nicht die Live. Nicht die Live-Geschichte. Und da hatten ja alle irgendwie, ich glaube, da gab es keinen, doch, es gab einen Favoriten, Levina gab es, ne? Mit Wildfire, glaube ich, auch, oder? War das nicht so? Ja, ich glaube, ja. Mhm. Ja, genau. Aber die hatten halt nur die Proben gesehen. Die konnten sich die Probenvideos ansehen. Und schon eher als wir. Und das war so ein bisschen schwierig, fand ich, weil das einfach auch kein Meinungsbild irgendwie ist. Vor allem, weil live in der Sendung jemand ja auch besser sein kann oder schlechter als in den Proben. Und deswegen ist es nicht wirklich repräsentativ gewesen für mich. Also das war halt nur so ein, ja, wir haben jetzt hier eine tolle App, wir wollen das hier mal kurz zeigen. Da gibt es ein paar Prozente auf den und den und den und das war's. Ja, toll. Also das hätte man sich auch eigentlich sparen können, finde ich. Dann Ja, hätte man sich komplett sparen können. also die Idee war ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ist das jetzt dieses Jahr auch wieder irgendwie bei Melodienfestivalen? Jedenfalls war es mal in vergangenen Jahren, dass man da 7 oder 8 internationale Juries dann irgendwie mit dazugenommen hat. Ich glaube, das hatte so eine Gewichtung von 25% oder 33 oder so. Und dann haben dann so die Juries dann auch ihre Punkte zu den Das ist im Finale aber nur, Melodienfestivalen. ne? Das war, glaube ich, nur im Finale, genau. Und da Genau, wollte und die machen man. das halt auch live. Ja, Genau. und da Die hatte machen das man, live, die da gucken hatte das man so live ein mit. bisschen, ja, wollte man, und ich glaube, das ist auch von der Idee her gar nicht mal so schlecht, wollte man abchecken, wie das international irgendwie ankommt. Schwierig fand ich auch so ein bisschen, wahrscheinlich haben sich dann, ich übertreibe jetzt mal, vielleicht auch nur 100 Leute da im Grunde angemeldet und haben sich da irgendwie, haben da ihre Meinung dazu gegeben. Und wenn diese 100 Leute, und vielleicht sind es auch nur bestimmte Länder, die das dann irgendwie gemacht haben, das soll dann der internationale, die internationalen Stimmen irgendwie halt sein, dann finde ich das auch ein bisschen zu wenig. Also, wenn Ja. dann nachher nur diese 100 Leute dann gesagt haben, die auch nur zufällig sich dann da eingeklinkt haben, gesagt haben, ja, den und den Kandidaten finde ich jetzt besser, dann gibt das natürlich irgendwann auch so eine Schieflage. Und das ist gar nicht die internationalen Stimmen. Und am Ende war es ja auch so, dann standen ja diese Vibes auf 50-50 und man war dann so schlau wie vorher, als es dann zwischen Axel und Livina zu entscheiden war. Und da hat, glaube ich, Barbara Schöneberger auch gesagt, ach, jetzt zeigt uns gerade der Rest Europas den Mittelfinger. So, und das, ja, und also das fand ich ein bisschen schwierig. Also da hätte man, oder was heißt hätte man, das sollte man weiter aufrechterhalten, aber irgendwie muss man sich da noch mal was überlegen, dass man wirklich auch dann international auch eine repräsentative Zahl an Leuten auch bekommt, die das dann auch abstimmen. Also sonst können wir es auch alleine als Vielleicht, Deutschen, ne? vielleicht, vielleicht könnte man es. Da kann man wirklich mal auf Schweden schauen, eine internationale Jury zu haben, die bestimmten Prozent hat, das Ergebnis mit beeinflussen kann. Dass man irgendwie 6, 7 Länder sich auswählt, dort auch immer hinschaltet und daraus da Punkte sammelt. Das fände ich gar nicht so, das fände ich cool. Also ich meine, das machen ja auch andere, das macht ja nicht nur Schweden, ich glaube, es macht auch, hat auch Belgien im letzten Jahr gemacht. Das haben mehrere Länder ja auch gemacht. Das machen ja nicht nur wir, das machen ja nicht nur die Schweden oder so. Von daher wäre das eine super Sache, wenn es da, ich weiß nicht, ob es dann die Delegationsleiterin, Leiter sind oder irgendwelche Fansclubs, die OGIs oder so, oder das könnte man ja sich überlegen, so eine Jury dann mit 6 oder 7 Ländern dann dort. Anstelle übrigens aber auch der Jury, die dort im Raum sitzt, weil das fand ich irgendwie so ein bisschen deplatziert, teilweise. Weil manchmal habe ich mich gefragt, ja, Florian Silbereisen hat fast nur gelobt oder nur gelobt. Der Einzige, der mal ein bisschen was Negatives gesagt hat, war Tim Bensko. Ansonsten hätte man sich auch die Jury sparen können Ja. für den Teil. Ja, aber Also nochmal es war. zu Eurovision Vibes. Also ich fand natürlich schon die Geschichte gut, dass man sagt irgendwie, ja, wir sind halt modern und wir versuchen da auch die sozialen Medien damit irgendwie einzubeziehen. Und das ist natürlich eine super Geschichte, auch so eine Kooperation mit der Eurovisions-App dann irgendwie da halt zu machen. Also das fand ich schon. Aber ich glaube, man muss sich da nochmal überlegen, wirklich auch ein richtiges Gewicht auf diese Geschichte zu legen. Oder man macht eine Kombi und sagt irgendwie, man hat die Eurovision Vibes und man hat noch mal eine Jury irgendwie. Aber wie gesagt, man muss auch gucken, dass es so simpel wie Nicht zu möglich auch viel ist. bleibt. Genau, das ist Genau, halt, genau. dass man. Deswegen denke ich auch so, ja, also dieses Unser Song sollte man vielleicht im Kern auch wirklich jetzt belassen. Macht ja Sinn, diesen Vorentscheid so ein bisschen als Marke auch irgendwie aufzubauen und dann eben zu sagen, okay, und man kann es ja von Jahr zu Jahr inhaltlich an so ein paar Stellschrauben drehen, bis man dann vielleicht irgendwie auch mal den perfekten Song und die Kandidaten oder Vertreter irgendwie hat, der dann zum ESC irgendwie halt fährt. Aber wir können gerne gleich mal so zur Jury. Also du hast das ja schon angedeutet. Also es war halt so, genau, Florian Silbereisen, Lena und Tim Bensko waren sozusagen in einer Jury, die dann da saßen und eben halt auch ihre Kommentare nach jedem Auftritt dann gegeben haben, hatten aber sozusagen kein Stimmrecht, aber nichtdestotrotz natürlich Einfluss auf die Anrufer dann, ne? Ja, das ist richtig, das stimmt. Hatte man ja auch gemerkt, als dann Florian Silbereimer sagte, dass er, als es diesen Rückblick oder diese Vorschau gab auf Teilnehmerländer, dass er meinte, ja, es gäbe so viele Balladen und der würde sich auch eher wünschen, dass man Perfect Life nimmt. Mhm. Und das war so ein bisschen der Ausschlag dagegen, glaube ich, dafür, dass auch Perfect Life gewonnen hat. Also, so würde ich das interpretieren zumindest. Also, ja, klar, also der Einfluss ist mit Sicherheit da gewesen. Das war ja auch wahrscheinlich auch gewünscht, dass man dann sagt, irgendwie, da lässt man mal drei Profis irgendwie oder zweieinhalb, lässt man da mal was sagen. Und das ist halt, also ich muss auch sagen, das war, glaube ich, so bei den ersten ein, zwei Songs, da habe ich so gedacht, ah, die Jury macht jetzt so ein bisschen so wie bei Mini-Playback-Show und sagt jedes Mal, oh, das ist so super, was du da machst und ganz toll. Und der Tim Bensko hat sich tatsächlich so ein bisschen auch getraut, auch ein bisschen konstruktive Kritik irgendwie zu machen. So unter dem Motto bei Axel, ja, beweg dich mal ein bisschen mehr. Und also immer in netter Form, also nicht so Dieter Bohlen-mäßig, oh, du bist voll scheiße und so. sondern das war schon, dass ich so gedacht habe, ja, genau, so muss das auch sein. Also das, was nicht so gut läuft, muss man dann selbst auch dann mal so gut. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, so Felicia haben sie so ein bisschen in den Dreck geredet. Da hätte man so ein bisschen das Gas mal rausnehmen sollen. Aber gut, nichtsdestotrotz ist es halt die Jury und die haben halt auch das Recht, da irgendwie was zu sagen. Genau. Warum Lena jetzt unbedingt da sitzen muss, na klar, sie ist natürlich unsere Gewinnerin. Aber den Stellenwert von Lena, den sehe ich da heute auch nicht mehr so riesig. Denn ich meine, das war halt so ein bisschen, sie war auch immer sehr ich-bezogen dann auch in dieser Geschichte, wo man dann auch so dachte, ja gut, also es geht jetzt mal auch gerade nicht um dich oder so. Also, aber Florian Silbereisen hat dann, glaube ich, immer so ein bisschen versucht, so der Sympathische irgendwie zu bleiben und da eher so den Schwerpunkt auf seine Favoriten dann irgendwie auch zu legen. Aber ich weiß gar nicht, wie man es jetzt finden soll. Hätte man auf die Jurys verzichten müssen? Also ich weiß es jetzt nicht genau. Man hätte es können, ja, definitiv. Mhm. Ich meine, ich glaube, da hat man mehr von, wenn internationale Jurys dort mitgewählt hätten, mit einem Punktesystem, wie auch immer es aussieht, dass man es wie beim ESC macht, wie man das schon sagt, die geben bestimmte Prozentzahl an Punkten. Also die haben eine Prozentzahl an Punkten. Mhm. Dann kommen die Zuschauerpunkte dazu. Vielleicht könnte man sich überlegen, vielleicht doch eine kleine Jury zu haben, aber das muss nicht. Aber so eine Kombination aus Zuschauervoting und internationalen Jury würde ich sehr, sehr gut finden, weil man da auch so ein bisschen die Meinungen hören kann, beziehungsweise die Tendenz so ein bisschen nachgelegt bekommt. Mhm. Von daher wäre das, glaube ich, eine super Idee. Besser als irgendwie so eine Fachjury. Wir hatten ja auch mal damals bei Cascada, glaube ich, bei dem Vorentscheid auch diese Fachjury, ne? Ich glaube, da mit Peter Urban und Mary Rose, genau. Mary Rose und dann noch jemand. Ich weiß nicht mehr wer. Ist auch wurscht. Und da gab es ja ganz viel Kritik darüber, dass da Leute weggewotet worden sind und so. Und deswegen fände ich so eine internationale Jury, die halt von außen guckt und auch die wir vielleicht auch so nicht kennen. Also vielleicht sind es Fans oder keine Ahnung. Wäre das, glaube ich, eine gute Geschichte. Ich meine, andere Länder machen das auch und ich glaube, das würde für den Vorentscheid noch mal so ein bisschen den Kick nach vorne geben. Ja. Von daher kann man auf die normale Jury dort im Raum verzichten. Ja, das war wahrscheinlich der Grund, um dann beim Anteasern der Show sozusagen da noch mal so mit Prominenten irgendwie aufzuwarten, dass man sagt, oh, genau, das will ich irgendwie halt so hören. Man weiß aber allerdings auch nicht, ob dann zum Beispiel Tim Bensko da auch immer da nur sitzt, weil er jetzt im Moment gerade aktuell eine neue Single irgendwie rausgebracht hat. Ne? Also das bei Florian Silbereisen könnte es sein. Ne? Also ich meine, Club 3 mit einem neuen Album. Neuer Single. Das war ja, ist ja. Doch, Tim Welzko ist ja aufgetreten, ne? Ist der aufgetreten? Nee. Ja, der ist aufgetreten, genau. Aber ja, witzig war noch, dass Florian Silbereisen dann auch positiv für Helene dann irgendwie gestimmt hat. Also, ja, also ich hab nur so bei an einigen Stellen habe ich so gedacht, ja gut, was macht Lena da eigentlich? Das erschließt sich mir ja mittlerweile auch nicht mehr so, wenn man sich so bei Instagram so ihre Sachen an. Also sie ist da eigentlich mehr Model, als dass sie da heute noch irgendwie als Sängerin irgendwie da durchgeht. Was? Und sie hat ja eigentlich, sie ist ja auch nicht selber aufgetreten, was ja natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen daran liegt, dass sie da halt auch stimmlich das irgendwie nicht, keine Single, aber auch womöglich das stimmlich dann auch nicht so hinkriegt. Ne? Das ist natürlich ja auch schon so eine Geschichte. Ja, aber wie gesagt, die Jury kann man weglassen, keine Ahnung. Also es hängt natürlich auch mal so ein bisschen von der Tagesform dieser Personen ab. Also ich glaube, ja. Lena, Tim und Florian, die sind da irgendwie halt hingesetzt worden, hatten ja, glaube ich, auch einen Tag vorher oder so die Kandidaten zum ersten Mal kennengelernt und haben sich damit wahrscheinlich auch gar nicht so befasst, was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Aber ja, und dann kommt es natürlich so ein bisschen auf die Form drauf an. Und ja, das ist halt dann, ja, und dann ist das irgendwie. Der im Intervall-Act hätten wir doch. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Mit Nicole, Conchita und Ruslana. Ruslana stimmlich nicht so ganz so gut mit Euphoria, fand ich. Nicole mit Merci, Cherie war ganz gut. Mhm. Und Conchita hat Satellite richtig geil gesungen. Ja. Also das war ja fast ein James-Bond-Song, ne? Wie man es ja von ihr so kennt. Klang richtig, richtig toll. Also da hätte ich mir fast eine eigene Version von ihr gewünscht. Also es war schon irgendwie gut gemacht. Die Idee war gut zumindest, aber ich weiß halt nicht, ob Ruslana, ja gut, weil sie jetzt in der Ukraine wahrscheinlich auch irgendwie wahrscheinlich auftreten könnte als Intervall-Act, das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, ansonsten war nett. Es war nett. Ja, also ich fand erstmal bei Ruslana, irgendwie hatte sie ein Timing-Problem. Also da war so irgendwie, das war nicht ihr Song. Und ja, also das war dann auch so eine Geschichte, wo man, ja, du bist wahrscheinlich auch nur so ein ESC-One-Hit-Wonder. Also so, ich habe neulich mir dann auch, gab es ja einen Livestream da zu diesem Konzert, ich weiß gar nicht, wo das war, in Köln oder so. Hannover. Und sie kann ja scheinbar irgendwie kein Englisch, hat dann irgendwie immer auf Russisch oder Ukrainisch da irgendwie so ihre Lieder da moderiert, wo man so denkt, da bist du jetzt leider im falschen Land so ungefähr. Aber nichtsdestotrotz, ja, also Nicole fand ich, ja, war natürlich phänomenal. Also ich bin jetzt kein großer Nicole-Fan, aber das war so ein bisschen so nochmal wieder auf den Rückblick auf den verstorbenen Udo Jürgens. Ich habe sie ja gar nicht erkannt erst, mit ihrem riesigen Mantel und so. Es war ein bisschen also, wer ist das denn jetzt? Wir kommen jetzt da auf die Bühne. Also geht mir jetzt so ein bisschen so immer noch so diese Wehmut irgendwie. Ich hätte natürlich gerne damals Udo Jürgens und Conchita auf der ESC-Bühne in Wien irgendwie gerne gesehen. Da war er dann nun schon leider auch verstorben. Tot. Und ja, also das war natürlich, und ich glaube, keine Ahnung, ob Lena und Nicole sich da überhaupt vorher schon mal irgendwann mal gesehen hatten. Also da waren dann wo wirklich mal, zumindest öffentlich, mal beide deutschen Siegerinnen waren mal sozusagen in einem Raum. Das war natürlich auch klasse. Und man hat ja so ein bisschen das hinterher dann verkauft, so ja, und Conchita hat so als Hommage an Lena sozusagen Satellite gesungen. Ich fand eher so, Conchita hat mal Lena gezeigt, wie man es richtig singt. Also insofern war das irgendwie so. Es war mega, es war eine Mega-Version, ja, definitiv. Es war klasse. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen und das war eine gute Idee. Leider war es nur ein bisschen zu spät. Das haben wahrscheinlich nicht mehr viele Zuschauer gesehen, weil es irgendwie ja kurz vor diesem vor dieser Endrunde da irgendwie war. Und insofern war das natürlich irgendwie alles, ja, ein bisschen leider umsonst sozusagen. Schwierig. Also, was ich noch ganz interessant fand, das war ja, das las ich dann irgendwie bei Twitter, es waren ja dann einige, die dann da im Publikum saßen. Man nimmt wohl bei Brainpool den Leuten immer das Handy weg, damit sie wohl. Bitte, warum eigentlich? Also, ich könnte mir Warum? vorstellen, entweder gibt es Störungen bei den Funkmikrofonen, oder aber Eigentlich man. dürfte es nicht geben. Oder aber man will Eigentlich nicht. weil das kennt man ja so aus Konzerten, dass die Leute eigentlich sich gar nicht mehr das Konzert angucken, sondern andauernd ihr Handy hochhalten und das filmen und dass man dieses Bild vielleicht bei Brainpool irgendwie nicht haben will. Aber ich glaube, da waren schon einige sehr enttäuscht, die ich so bei Twitter lesen konnte, dass Dass sie nicht wählen die durften, ne? wollten Mitstimmen A durften, konnten ne? sie nicht wählen und natürlich, ich kenne das selber, ich bin ja nun auch bei Twitter unterwegs und habe auch schon während des ESC, wenn ich da in der Halle gestanden habe, habe ich natürlich auch gerne Fotos und kleine Kommentare irgendwie dazu geschrieben und ich finde, das gehört ja auch dazu, um das Event irgendwie dann auch so nach vorne zu bringen. Und dann wollte Ja, man ich kenne es, wahrscheinlich ja. irgendwie anhand der Bilder, wollte man nicht Leute haben, die dann andauernd die Handys hochhalten. Also jedenfalls, das fand ich irgendwie sehr komisch und das finde ich auch nicht mehr zeitgemäß, sowas zu machen. Nee, definitiv nicht. Und Vor ich stelle mir also, dann so vor, haben die dann so 2000 Schließfächer, wo sie dann da die Handys der Leute da irgendwie abschließen oder so, keine Ahnung. Also das fand ich schon sehr strange. Also muss ich sagen. das war ein bisschen doof. Also, was die Störung der Mikrofone oder der Anlagen angeht, nein. Wenn man das richtig macht, dann stört das nicht. Also es gibt keinen Grund dafür, ja, deswegen die Handys zu verbieten im Raum. Ich kenne das zum Beispiel aus der belgischen Sendung, wo damals der Axel Hirsox gewählt worden ist. Da haben die Leute auch mit dem Handy die Leute nochmal wählen dürfen oder wählen können, weil sie die Handys mit reinnehmen durften. Von daher, es gibt eigentlich keinen technischen Grund. Es gibt, also ich bin ja selber mediengeschädigt über den Ton, was viele vielleicht noch gar nicht wissen. Und kennen die technischen Hintergründe, vor allem beim Fernsehen und beim Radio. Und eigentlich ist es nicht notwendig, die Handys einzuziehen. Zumindest nicht, was die Technik angeht. Also klar könntest du recht haben, dass sie nicht wollen, dass jemand da so Handys hochhält. Aber das ist aber heutzutage doch total normal. Ich meine, selbst beim ESC sieht man das. Ja, klar, Also, klar. was ich auch nicht schlimm finde, also ganz ehrlich, also ich hätte damit kein Problem. Ich meine, die wollen doch irgendwie auch ein bisschen die Sendung so ein bisschen für sich nochmal behalten, irgendwie als Erinnerung. Von daher gibt es da eigentlich kein Problem. Also, Ja, also ich ich meine. denke immer nur so, man muss natürlich immer selber aufpassen. Wenn man das macht, ne, mit diesem Fotos machen und so weiter, dass man trotzdem immer noch die Show eigentlich mitkriegt, weil man ist ja live dabei Dann macht es auch keinen und Spaß mehr, nee. ist sonst nur eigentlich mit seinem Handy zugange, aber das ist ja eher so eine Geschichte, die einen dann persönlich betrifft. Und ich, ja, oder eine dritte Geschichte, das hat irgendwas mit den Rechten zu tun. Ich weiß es auch nicht. Also, dass die nicht wollen, dass man da irgendwie, aber Bildrechte? Dass ja, jemand. oder Musik, ne? Oder Ja, gut. Musik vielleicht, dass es da irgendwelche Ja, Probleme gut. gibt, ne? Aber ich finde es also in der heutigen Ja. Zeit, ich finde es ganz komisch. Also, und ich glaube, da waren auch einige Leute sehr enttäuscht, weil sie natürlich dann gerne. Die einzigen, denen sie wohl nicht die Handys abgenommen haben, das war wohl die Presse, weil ich so von diversen Leuten, die da wohl dann auch für irgendwelche Zeitungen, Zeitschriften oder für Sender irgendwie berichtet haben, die durften wohl ihr Handy behalten und haben da wohl auch ein bisschen Fotos und auch kleine Bilder, kleine Filme gemacht. Aber das war irgendwie, keine Ahnung, das war es nicht. Tja, also, keine Das Ahnung. war ein bisschen komisch, ja. Das hätte Ja. ich, also das hätte ich, das gab es, glaube ich, nicht bei, nicht mal beim Vorentscheid in Köln, oder? Wo es in der Ja, keine Langsex Ahnung. Arena Also, war. ich glaube, aber auch bei Brainpool, vielleicht habe ich es auch jetzt nur dieses Jahr wahrgenommen und es war schon immer so. Das fand ich jedenfalls sehr komisch. Also, ja. Ja, Ja, wie also. gesagt, rein technisch gibt es da nichts zu melden. Also gibt es eigentlich kein Problem, aber gut. Ja. Das müsste man mir mal erklären, also Ja. Also, warum man das macht. jetzt noch mal zur Kandidatin. Wie findest du Levina? Vielleicht hast du da so ein. Also von den Titeln her ganz gut. Auch von der Person her ganz sympathisch. Die Frage ist natürlich. Wie wird sie abschneiden in Kiew? Das ist halt immer, das kann man halt schlecht voraussehen oder vorausmerken. Da müsste man, keine Ahnung, also es ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß das da selbst Ich habe gestern von den Kollegen von den Vivi-Blogs ein Video gesehen, wo sie den Song mal auseinandernehmen. Und da ging es wie immer um Titanium, um irgendwelche Plagiatvorwürfe. Und das ist selbst international schon ein Thema. Und ich weiß halt nicht, wie sich das auf die Kommentatoren auswirkt. Also ich meine, die werden bestimmt sagen, es gibt da Ähnlichkeiten mit irgendwas. Das ist eher das Problem. Und ich glaube, das ist für einen Song, den man dorthin schickt, ein Problem. Also weil das halt einfach dann auch für die Zuschauer dann schwierig sein kann beim Voting. Obwohl ich eigentlich ganz gut finde, wenn man den Song hat, wo man ein bisschen Wiedererkennungswert hat mit anderen Songs, wo man merkt, ach, das kenne ich vielleicht, das ist doch gar nicht so schlecht. Also es ist immer subjektiv, diese Wahrnehmung, aber ich glaube, für den ESC ist das, kann es problematisch sein. Vor allem, was die Platzierung dann angeht. Ja, also ich finde es sowieso erstmal ein bisschen schwierig, sich aus dem Fenster zu hängen und zu sagen, das wird's jetzt, also das wird voll der Knaller, weil ich sag mal so, es kann sein, dass wir vielleicht damit gewinnen, es kann sein, dass wir im Mittelfeld landen, es kann sein, dass wir auch wieder auf dem letzten Platz oder vorletzten Platz irgendwie landen, weil es tatsächlich, wie du schon sagst, ja auch aus verschiedenen Faktoren. Also wenn man jetzt natürlich, das ist natürlich immer so die Gefahr, jeder, ob er nun bei Twitter oder irgendwie als Journalist oder so irgendwie tätig ist, irgendwie und über den Genau. ESC, schreibt natürlich auch, wir schreiben alle gegenseitig voneinander ab. Und dann ist natürlich dieses Titanium-Thema natürlich dann auch gleich da und jeder schreibt es dann auch. Und das ist natürlich abzuwarten, ob die Kommentatoren das irgendwie halt aufgreifen oder ob sie es vielleicht auch Genau. so ein bisschen professioneller auch. Also es ist natürlich ganz klar, wir beide machen es ja auch, wenn wir uns die Songs des ESC irgendwie anhören, dann sagt man natürlich, ah, hört sich an wie Adele oder hört sich an wie Genau. David Guetta Das haben wir oder letztes Jahr auch so. gemacht, Und genau. da macht man natürlich dann so sucht man die Orientierung. Und das ist natürlich, man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, wenn man es so bewertet, dass man eigentlich auch mal so sich nur den Song anhört und überlegt, gefällt es einem Genau. oder gefällt es einem nicht? Nichts geht's mir nicht. Genau. Und ich meine, wir sind ja genauso kritisch mit Liedern aus anderen Ländern und sagen, oh, das ist irgendwie Ja. hopp oder top so. Und das ist natürlich jetzt ganz klar, dass man den deutschen Song auch so beäugt. Und womöglich beäugt man uns auch international, weil wir halt zweimal hintereinander Letzter geworden sind. Einmal mit 0 Punkten und Ja. einmal mit so bummeligen, ich glaube, 24 Punkten oder so. Ja, richtig. Ich glaube aber, selbst wenn wir Letzter werden, haben wir, glaube ich, dieses Mal einen ganz guten Song, dass wir sagen können, ja, aber das haben wir irgendwie so gewollt. Und ich finde ihn auch ein bisschen positiver als letztes Jahr von Jamie Lee, die so ein Ich bisschen, auch. ja, es war ja immer so ein bisschen, de, de, de, de, de, de. Also es ist so ein bisschen schwer gewesen. Nichtsdestotrotz war es ein guter Titel und auch gutes Staging und so weiter, aber es war so ein bisschen so deutsch schwer so. Und das ist jetzt dieses Ja. Mal so, dieses Perfect Life ist mal was anderes als das, was wir so in den letzten Jahren irgendwie gemacht haben. Und ich glaube, wir schicken auch eine Künstlerin, die wirklich auch live singen kann. Das ist ja auch nicht immer so ganz Richtig. einfach bei den deutschen Teilnehmern, die ja dann doch irgendwie auf der Bühne leider dann doch versagt haben und Genau. nicht so gut irgendwie abgeschnitten sind. Und also ich vermag eigentlich tatsächlich keine Wertung irgendwie. Also ich muss sagen, mir geht es immer nur so darum, kann man als Deutscher mit dem Song leben? Und ich finde, ja, das kann man. Also ich Also, kann es. ne? Ich Also. kann es auch. Ja, ich kann es auch damit. Ich kann auch damit leben. Sehr gut sogar. Also ist jetzt kein Song, wo ich sage, ich glaube nicht, dass es eine extrem schlechte Platzierung wird, aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem, glaube ich, warm anziehen. Aber wir kennen ja noch nicht alles. Also wir kennen ja nicht alle Songs, wo man es dann einordnen kann. Das werden wir sehen. Aber wir wissen jetzt, oder wir sehen ja jetzt, dass es andere trotzdem, muss man also sagen, andere Länder besser machen. Ob jetzt positiv oder negativ, aber manche andere Länder machen ihre Vorentscheide irgendwie ja besser, vor allem mit mehr Pathos, mit mehr Liebe, mit mehr, das ist irgendwie so ein bisschen dahingeklatsche, also fand ich jetzt so ein bisschen von der Show her. Das ist halt sowas, was ich nicht verstehe. Ich glaube, wenn wir nochmal letzten Platz werden sollten jetzt, Ich glaube, dann werden wir wirklich Köpfe rollen. Also, ich meine, dreimal hintereinander letzter Platz ist halt, wäre halt nicht nur nicht schön, sondern auch für die Verantwortlichen ist das halt auch, da kann man echt die Frage stellen, ist denn der NDR wirklich derjenige Sender, der das auch weiterhin so austragen sollte? Also, diese Diskussion wird es definitiv geben, wenn es dann nochmal zum letzten Platz kommen wird, vor allem dann dreimal nacheinander. Ich hoffe es nicht, aber wenn es passiert, gibt es hier einen Aufschrei und dann wird es, glaube ich, aus der ADH selbst heraus, glaube ich, wird ein bisschen was passieren müssen. Naja, ich hoffe ja mal, dass Levina nicht so verheizt wird, dass wenn es wirklich jetzt eher so das letzte Drittel irgendwie halt wird, dass man dann, dass man sie wieder wie so eine heiße Kartoffel irgendwie fallen lässt, sondern ihr auch Ja. die Möglichkeit gibt, auch nach dem ESC dann auch weiterhin eine Gesangskarriere irgendwie halt aufzubauen. Das würde ich Ja, na mir klar. wünschen. Also tendenziell habe ich natürlich irgendwie schon auch das Gefühl, dass es womöglich vielleicht eine bessere Platzierung wird. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie sie sich dann nachher in Kiew dann in der Probenwoche dann auch bei den Medien auch gut verkauft, weil es geht ja auch ein bisschen Genau. darum, auch gerade bei den etablierten Medien dann irgendwie auch sozusagen gehört wird und vielleicht auch eine Relevanz bekommt, dass die Medien drüber schreiben, drüber berichten, hier, das ist die Deutsche und ja, und eigentlich gar nicht mal so schlecht, hört euch das an. Dann hat man natürlich auch schon mal größere Chancen, dass da setzt natürlich wieder auch die Medienarbeit des NDR irgendwie ein, das irgendwie auch so voranzutreiben. Und ich meine nicht nur mal einen Auftritt bei der deutschen Botschaft in Kiew, sondern auch ja, und irgendwelche so Einmaltermine irgendwie, wo man dann die Presse einlädt, sondern dass man auch ein bisschen mehr da auch Power macht. Vielleicht auch, dass sie vielleicht bei Eurovision in Konzert, das im Ein April ja Konzert, irgendwie definitiv ja. stattfindet und sich da anmeldet und vielleicht dann sich auch der internationalen Fanschaft da auch präsentiert. Das sollte sie auch nicht verstreichen lassen. Das sollte auch der NDR ins Auge fassen, das wieder zu tun, wie man es ja bei Ann-Sophie ja schon mal gemacht hatte, dass sie da, sonst treten ja die deutschen Künstler da eigentlich nie auf, aber das Ja. ist ja mittlerweile, das ist ja irgendwie aus der Fanschaft mal so erwachsen und wo dann vielleicht drei, vier Länder aufgetreten sind. Mittlerweile treten da ja mittlerweile fast alle Richtig. Teilnehmerländer irgendwie an und das wird schon wahrgenommen als eine Veranstaltung, die auch zumindest in der Eurovision-Bubble eine sehr wichtige Wichtig ist. Veranstaltung ist. Und wir werden sehen. Also ich habe, wie Was ich gesagt, interessant finde übrigens ist die YouTube-Aufrufzahlen von Levinas Perfect Live bei Eurovision über 608.000. Es ist bisher der meistgeklickte Song, die bisher ja, veröffentlicht worden sind von den ganzen Teilnehmern. Das ist schon beachtlich. Also vor allem im einen Tag. Das Ding ist seit einem Tag online, dort beim YouTube-Account von beim Eurovision Song Contest und hat über 608.248 Aufrufe derzeit, muss Okay. man sagen, bei der Aufzeichnung des Podcasts. Und das ist eine Menge. Ich meine, Timebell hat ja zum Beispiel 100.000. Der Weißrussische hat auch nur irgendwas mit 60.000. Also, das scheint wohl, sagen wir mal, doch nicht so schlecht anzukommen, wenn man so hohe Klickzahlen schon jetzt hat. Ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Ja, Also. wobei ich glaube, auch wenn wir uns selber immer so ein bisschen schlecht machen als Deutsche, ich glaube, dass schon die Eurovision Community oder überhaupt Europa schon auch immer darauf guckt, was Deutschland macht, weil nichtsdestotrotz ist ja Deutschland auch in den Jahrzehnten des ESC ja auch immer ein Motor für Innovationen auch gewesen. Also ob es nun damals war, als der ESC mal so ein bisschen da niederlag und man sagte irgendwie so jetzt schicken wir mal mit Gildo Horn mal was ganz Lustiges und das hat ja auch den ESC ein bisschen nach vorne gebracht. Und trotz allem, dass wir ja in den letzten 2 Jahren Letzter geworden sind, glaube ich, Entschuldigung, dass das schon so ist, dass Europa auch ein bisschen auf Deutschland schaut. Was machen die jetzt? Und Ich glaube, wenn Deutschland nicht beim ESC dabei wäre, das wäre, glaube ich, schon ein Verlust für den ESC. Also Ja, nicht nur definitiv ein finanziell, Geldgeber, sondern nee, nicht nur, ich glaube nicht nur ne? finanziell, sondern ich glaube, das ist schon auch so, ja, von dem, was so kulturell da reingegeben wird, ist schon, es sind schon viele, viele Dinge auch irgendwie von Deutschland auch ausgegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann sagt, ja, trotz letzter Platz, jetzt hören wir uns das mal an. Auch ja, ist ja gar nicht so schlecht. Vielleicht sind ja von diesen Aufrufen auch Leute dabei, die das vielleicht zwei, dreimal irgendwie halt sich auch angeguckt haben, weil sie es so gut finden. Also insofern glaube ich, sollten wir uns da auch als Deutsche auch nicht immer so schlecht machen. Also insofern ist das, glaube ich, auch immer für uns so subjektiv. Also, ne? Ja, es wird auch sehr interessant kommentiert, aber auf diese Kommentare halte ich sowieso nicht so viel von, aber es wird sehr interessant kommentiert hier, von daher mehr negativ Finger nach unten als positive, aber das heißt auch nichts. Nö. Aber 6.000 und 8.000 Aufrufe nach einem Tag oder 2 Tagen ist eine Menge. Ja, das finde ich auch. Dafür, dass es ja, mal sehen, wie wir dann abschneiden werden. Man kann es echt schwer sagen. Ja, das ist ja Bei bei anderen, allem. Ja, du? obwohl, nee, es kommt immer darauf an. Es gibt auch Songs, wo man das sehr wohl kann. Also ich meine, Emily the Forest hab ich damals mit Peter damals vorhergesagt, weil das einfach der Song war, der so herausgestochen hat. Da wusste man einfach, das muss einfach gewinnen. Aber das haben wir jetzt seit Jahren eigentlich nicht mehr so, ne? Oder? Ich habe das Gefühl, es gibt seit einigen Jahren gibt es das nicht mehr, dass wir dieses Vorhersehbare haben. Nein, weil tatsächlich die Konkurrenz nicht schläft und weil ich glaube, der ESC auch immer besser als sein Ruf ist. Also es gibt sicherlich die Songs, wo man sagt, boah, der ist jetzt so schlecht. Aber selbst da ist es auch so, da kommt es nachher drauf an, wie es insgesamt in Europa angeht. Also mir ging es letztes Ja, Jahr so zum definitiv. Beispiel mit dem Beitrag aus Polen. Da hätte ich nie gedacht, dass der so durch die Decke geht, aber der ist wirklich angekommen. Also, Hab ihn gehasst. Ich habe ihn ja. echt gehasst. Ich habe immer gedacht, das wäre unser Christian Anders, nicht Christian Anders hier, Thomas Anders Verschnitt. Es hätte auch echt ein Modern Talking Song sein können. Ja. Von daher, ich fand es ganz schrecklich. Ja, Ganz, ganz er hatte auch eine schrecklich. schlechte englische Aussprache und aber es ist irgendwie auch, ich glaube, im Internet ist auch sein Auftritt gut gelaufen und also das kann man auch nicht unbedingt irgendwie so sehen. Also das ist halt, ja, muss man vielleicht für die Leute, die jetzt das erste Mal unseren Podcast hören, du machst ja mit Peter Handke zusammen einmal im Jahr die sogenannte Tonvision bei Radio Tonkuhle und da wird wirklich 5 Stunden lang jeder Song beim ESC ausgespielt. Und Genau, so ist da es. kommentiert ihr sozusagen jedes Mal jeden einzelnen Titel und wie man den ja, wie man den einzuschätzen hat, ob er ins Finale weiterkommt oder wie die Oder Chancen nicht? aussieht oder nicht. Genau. Und ja, und da ist es natürlich auch meistens so, dass man sich da auch bei einigen Sachen ja wirklich auch verhaut und ja, Genau. weil man weiß ja nicht, wer schaltet das ein und wer greift zum Telefon und stimmt mit ab. Also das kann Genau. natürlich irgendwie, aber du hast schon recht, ich glaube so Emily de Forest 2013 war, glaube ich, so das letzte Mal, wo man sagen konnte, ja, das ist irgendwie der Favorit und Great Gewinnertitel, genau. Und ja. das hat man bei Conchita hatte man das erst im Semifinale Ja. zum Beispiel. Da Ja. war es halt auch gar nicht so klar, ob sie wirklich gewinnt. Da war es nie so wirklich klar, weil da andere gute Songs auch dabei gewesen sind. Ja. Ne, von daher, keine Ahnung, da wird man sehen, wer jetzt da gewinnt, keine Auch Ahnung. Sehr 2015, schwer. 2015 war eigentlich auch so, bevor das losging, hat man so gedacht, ja, also da möchte ich jetzt keinen Tipp machen. Also, das hat sich, glaube ich, mit Mans Selma Löff dann, glaube ich, erst so während der Woche, wo es dann die Semifinals gab und so, ja, da war das, glaube ich, da war das so ein Thema, ne? Also, aber finde ich Genau, natürlich auch also irgendwie schön, wenn man das irgendwie nicht weiß und irgendwie sagt, ja, also es muss unbedingt der und der Titel sein. Und das finde ich eigentlich ja auch so spannend an der ganzen an diesem ganzen Wettbewerb, ne? Das ist natürlich irgendwie auch. Ja, definitiv. Ja. Das macht das Ganze, das macht die Unterhaltung, die in der Sendung, was die Sendung eigentlich ist, eine Unterhaltungsshow. Ja, was viele ja nicht so sehen, aber es ist einfach nur eine Unterhaltungsshow. Das heißt, sagst selbst Stefan, sag selbst Stefan Raab. Ja, also ich glaube, selbst wir, die wir uns da das ganze Jahr über mit dem ESC beschäftigen und so, muss man dann natürlich manchmal dann auch sagen, ja, es ist nur Unterhaltung. Also man sollte es nur Unterhaltung, nicht so ernst nehmen, wie man immer meint, dass es ernstzunehmend ist. Und genau, vor allem in den Kommentaren nicht. Also das, wo ich da manchmal lese, wo ich dann Sachen lese, sowas wie, wie kann man sowas schicken, wie könnte diese Sängerin auswählen, das ist alles. Es ist nur Unterhaltung, es tut niemand weh. Es ist eine Sendung, die eigentlich unterhalten, so eine Familienshow, die uns die Kulturen der anderen Länder ein bisschen nahelegen soll. Und sie soll so uns ein bisschen zeigen, wie Musik in anderen Ländern funktioniert und nichts anderes. Ja. Es ist eine ganz normale Show, die dreimal im Jahr läuft. Das sind ja drei Sendungen, dreimal im Jahr läuft und sie tut halt kein weh. Also, und kostet halt auch nicht viel, wenn man bedenkt, was sonst so eine riesige Musikshow kosten würde insgesamt. Ja, das stimmt. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen zum deutschen Vorentscheid? Mir fällt da jetzt im Moment nichts mehr ein. Nee, mir auch nicht. Also es war eigentlich alles. Vielleicht Fazit. Ich finde, man sollte schon das Konzept beibehalten oder sagen wir mal so die Hülle und sollte es vielleicht mal gucken, mal so eine Art Halbfinale davor zu schalten oder zwei, dass man vielleicht ein bisschen mehr die Möglichkeit hat, auch in der Zuschauerschaft vielleicht so Teambuilding irgendwie zu machen und da vielleicht auch so ein mehr Rückhalt aus der Zuschauerschaft irgendwie für den Kandidaten aufzubauen oder die Kandidatin. So richtig falsch hat jetzt der NDR oder die ARD jetzt da auch nicht wirklich gemacht. Ich glaube, die schlechten Einschaltquoten, also ich meine, 3 Millionen Einschaltquote hat jetzt auch nichts zu bedeuten, dass die Qualität schlecht ist. Aber wie gesagt, nochmal in so Workshop gehen, Brainstorming machen und vielleicht das ein oder andere. Und vielleicht verändern, keine Ahnung, und da vielleicht nochmal so ein bisschen dran schrauben. Ich würde es jetzt nicht komplett irgendwie umhauen, das Konzept, weil ich würde es eher weiterentwickeln und gucken. Aber genau, ich glaube, die Höhle lassen und den Rest gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ich drücke unserer Levina mal die Daumen. Wie ist deine Einschätzung, wie ist dein Fazit? Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Von daher die Hülle lassen, aber den Kern verändern. Also sich mal ein paar Gedanken zu machen, wie man das ein bisschen aufhübschen kann, wie man mehr Sendungen hinbekommt und ein vernünftiges Voting-System hinzubekommen. Das ist das, was definitiv erstmal im Vordergrund stehen muss. Und definitiv auch mehr Lieder. Ich hätte gerne mehr Lieder. Mhm. Mindestens für jeden Teilnehmer, der im Finale dann ist, einen eigenen Song wieder und vielleicht auch zwei Songs, die für beide gedacht sind. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Dann hätte man auch ein bisschen mehr Auswahl und es geht dann auch so ein bisschen besseres Feedback für die Leute und auch nicht so eine Negativstimmung und vor allem keine Songs, die irgendwie klingen wie andere Songs. Das wäre auch nochmal was. Dann hätte man nicht mal diese Diskussionen, die eigentlich nichts bringen und auch kein Gutachten standhalten kann. Von daher sollten wir ein bisschen den Ball flach halten auf Dauer einfach uns unterhalten lassen und die Show gucken und dann sehen, wie weit wir kommen und welchen Platz wir belegen. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort, oder? Das finde ich auch. Ja, wir haben uns heute nur schwerpunktmäßig mit dem deutschen Vorentscheid auch beschäftigt, weil die Vorentscheidsaison geht ja noch weiter. Also ungefähr, ich glaube, das letzte Wochenende, wo jetzt gesucht wird, ist, glaube ich, 11. März, genau. Und deswegen haben wir uns jetzt, während jetzt vielleicht der Podcast die nächsten 2-3 Wochen gehört wird, dann passieren natürlich die vielen Runden und wir legen uns jetzt auf was fest, was nachher gar nicht spruchreif ist. Und deswegen haben wir uns jetzt mit dem Vorentscheid beschäftigt. Und wir werden, das nächste Mal haben wir jetzt zumindest vor, den nächsten Podcast bringen wir am 27. März raus. Und dann werden wir uns natürlich dann eingehen mit den Melodienfestivalen, mit, keine Ahnung, Estland. Ich würde gerne auch über Estland ein bisschen. Ja, definitiv Estland. Sehr gerne Estland. Sehr, sehr, sehr gerne Estland. Und Italien. Mein Geheimtipp ist ja immer Island, wobei da finde ich dies Jahr die Songs nicht alle so berauschen, aber da würde ich gerne auch ein bisschen was drüber sprechen. Und wie gesagt, und wir werden auch noch dann eingehend bis zum ESC auch den ein oder anderen Titel ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und insofern haben wir uns heute für diesen Schwerpunkt entschieden. Ich bedanke mich bei Dennis. Das war wieder sehr eine schöne Diskussion. Ja, also wir können ja dann doch immer locker anderthalb Stunden irgendwie voll machen. Und ja, insofern, stimmt. Insofern sind wir mal gespannt, wie die nächsten Monate so verlaufen werden, wer das Line-up irgendwie des ESC 2017 befüllt. Und dann sage ich mal auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und genau. Wir hören uns dann am 27. März wieder. Also bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.